Die Liebe an sich, sie ist grenzenlos und sie hört niemals auf und ist immer freundlich und hofft immer. Das sind halt immer nur wir, wenn wir irgendwann an unsere Grenzen kommen und es irgendwann einfach reicht. Es geht einfach nicht mehr irgendwann. Aber die Liebe an sich, die ist schon die stärkste von allen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Ich soll den Herrn lieben. Mit dieser Liebe, die ich irgendwie nur aufbringen kann, soll ich den Herrn lieben. Ja, das tue ich. Ich liebe Gott. Ist auch egal, auch wenn die Welt total scheiße ist und ich mich aufrege über, alles ist so böse und unfair. Und dann kotze ich mich aus, aber am Ende bin ich doch da und kann eigentlich nur danken. Ich liebe ihn halt. Gott lieben ist eigentlich, das ist cool und manchmal schwer, aber eigentlich, also da habe ich was davon, weiß ich. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schwierig. Okay, Gott liebt mich und ich bin ein geliebtes Kind und so. Und ich habe Gott in meinem Herzen, also die Liebe habe ich in meinem Herzen. Und ich soll meinen Nächsten lieben. Von den Bildern, die wir vorhin gesehen haben, die Punks kann ich nachvollziehen. Die Punks mag ich auch. Oder die Penner, okay, kann ich auch nachvollziehen, dass Gott die liebt. Bei Zuhältern, schwierig. Rechte, ganz, ganz schwierig. Aber Nächster ist ja eigentlich im Prinzip ja jeder. Aber irgendwo komme ich doch an meine Grenzen. Da kann ich so viel Liebe in meinem Herzen tragen, wie ich will. Irgendwann, bei Rechten hört es auf. Oder da brauche ich gar nicht so weit weggehen. Klassenkameradin, lästert bei jeder Gelegenheit über mich. Ich kann machen, was ich will. Eigentlich bin ich ja ein netter Mensch. Aber da raste ich aus, das geht nicht. Also da kriege ich Wutanfälle. Also, und die macht es offensichtlich. Also ich kann das gar nicht mitkriegen. Ich, lächerlich. Und sehr schwierig, den Nächsten zu lieben. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Toll. Ich habe immer gesagt, ich kann nicht lieben. Also prinzipiell nicht. Aber wenn ich Gott in meinem Herzen habe und wenn ich die Liebe in meinem Herzen habe, dann kommt das automatisch. Ich muss dann lieben. Also ich kann ja gar nicht anders. Wenn Gott in meinem Herzen ist, ich habe gar keine andere Wahl. Gott macht mich irgendwie sensibler für andere Sachen. Vor einiger Zeit, da saß ich so vor dem Fernseher nachts und da kamen so Berichte von Menschen im Irak, kurz bevor der Krieg angefangen hat. Und da habe ich halt gesehen, wie da die Kinder auf der Straße rumlaufen und weinen und dann später ein paar Bomben immer wieder hochgehen, alle Verletzten auf den Straßen rumliegen. Und ich saß nachts auf meiner Couch und am Fernseher geguckt und habe geheult. Ich bin kein Mensch, der heult, aber das hat mich berührt, weil ich mitgefühlt habe, wie sich die Leute fühlen. Natürlich ist es jetzt nicht nur, weil ich jetzt Christ bin. Es gibt ja genug Leute, die nicht an Gott glauben und trotzdem Mitgefühl haben und anderen Leuten helfen und was nicht alles. Aber wenn die sogar so sind, ja, dann muss ich ja erst recht Mitgefühl haben und meinen Nächsten lieben. Also ich dann ja erst recht, weil die Liebe wohnt ja in mir. Das ist eigentlich logisch irgendwie. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Das kennt ihr bestimmt alle. Der mag auch Geschichten. Jesus und noch ganz viele andere Leute, die saßen mal wieder zusammen, haben sich unterhalten Und dann waren auch Leute dabei, das war so der Anti-Jesus-Club, also Schriftgelehrte und so. Und die saßen dann rum und haben den Jesus so Sachen gefragt, wo sie wussten, der fällt da bestimmt drauf rein. Also da kriegen wir den. Und irgendwann hat er ein Schriftgelehrter gefragt, klick, wer ist mein Nächster? Hat Jesus ein Gleichnis erzählt, kennt ihr bestimmt alle, aber ich erzähle es nochmal kurz. Ein Mensch war unterwegs von Jerusalem nach Jericho, sind so 30 Kilometer Hügellandschaft, wurde da überfallen von Räubern, die haben ihn zusammengeschlagen, ihn ausgezogen, seine ganzen Sachen geklaut und sind abgehauen. Der Mensch lag also da, hat geblutet, wahrscheinlich war er noch bewusstlos oder so, hatte Schmerzen, war nackt, hilflos. Und dann kam zufällig ein Priester vorbei. Blöderweise hat er nur angeschaut und ist einfach weitergelaufen. Vielleicht musste er zum Gottesdienst, vielleicht musste er sonst irgendwas Wichtiges tun, aber auf jeden Fall ist er halt weitergelaufen. Danach kam ein Levit, also so ein Kirchendiener ungefähr. Auch nichts gemacht, einfach weitergelaufen. Und dann kam der Samariter. Samariter ist so, sind verfeindet mit den Juden. Also die mögen sich, die haben sich noch nie gemocht irgendwie. Das ist so, ihr Samariter, ihr seid Ketzer und eigentlich Heiden, ihr seid böse und wir mögen euch nicht. Und die wurden halt ausgestoßen. Und dann haben die Samariter gesagt, ja, okay, ihr seid auch blöd. Nein, das ist... Ah. Das war voll die Feindschaft, ihr versteht mich voll falsch. Die haben sich echt nicht gemocht. Und, und dieser Samariter, der kam halt vorbei auf seine Reise, hat ihn gesehen, der ist verletzt, der ist am Bluten, der braucht Hilfe, also helfe ich. Der hat ihn draufgepackt auf sein Tier, hat ihn zur nächsten Herberge gebracht, hat ihn versorgt, hat ihm Kleider gegeben, seine Wunden desinfiziert mit Wein, war ja nichts anderes da, egal, mit Öl, einfach noch Geld gezahlt, dass der versorgt wird. Und nicht nur das Nötigste getan, sondern sogar noch mehr als das. Es war ihm egal, wer das ist. Der hat einfach nur die Not gesehen. Es geht mir nicht darum, was er genau gemacht hat, sondern wie er das gemacht hat. Er hat den Menschen nicht so gesehen, ah, vielleicht ist es ein Jude, wir mögen uns ja nicht. Ah, vielleicht ist es ja einer von uns, keine Ahnung, das war ihm egal. Jesus erzählt auch, das war ein Mensch. Einfach nur, das kommt nicht drauf an. Und Jesus fragt dann zurück, wer ist dem Verletzten der Nächste gewesen? Also wenn man das so vergleicht, fragt zuerst der Schriftgelehrte, wer ist mein Nächster? Das heißt, ich stehe in der Mitte, ich biete ja Hilfe an, komme, wer will, ich helfe dann. Jesus dreht das ein bisschen rum. Also wer ist dem Verletzten der Nächste gewesen? Es geht um den Verletzten. Es geht dann nicht mehr um mich, sondern ich sehe die Not, ich sehe diesen Menschen und ich muss ihm einfach helfen. Vielleicht schaffen wir es manchmal, nicht auf Äußerlichkeiten zu achten und das, was wir so im Kopf haben, vielleicht abzustellen. Also auf nicht zu gucken, ob der Mensch jetzt irgendwie stinkende Klamotten anhat oder, keine Ahnung, sonst irgendwie komisch aussieht. Ob der jetzt ein Moslem ist oder ein Hindu oder ein Christ, ist ja im Prinzip egal, weil er genauso von Gott gemacht ist wie du. Und weil er genauso geliebt ist wie du. Vielleicht kann ich auch die blöde Klassenkameradin so annehmen. Wenn es um das geht, wenn es um das Wie geht, dann, wenn ich ihr anders begegne, dann kann sie im Prinzip gar nicht anders. Sie muss sich doch verändern. Wenn ich ihr mit Liebe begegne und wenn ich nicht von vornherein denke, ah komm, die lästert wieder über mich, das weiß ich doch. Ja, wenn ich ihr anders gegenübertrete, dann muss dann muss da doch was verändert werden bei ihr überhaupt. Weil da, ich glaube, dass da so ein Frieden drum ist, den er Gott geben kann, der nicht von mir aus kommen kann, weil ich nicht in der Lage dazu bin, weil ich zu klein bin. Aber Gott ist die Liebe und die Liebe ist unendlich und die stärkste und die größte. Und wenn ich diese Liebe in meinem Herzen habe, dann muss es doch klappen, dass ich sie annehmen kann. Dass ich sie so sehen kann, wie Gott sie sieht.